Der Präsident der Mongolei, der Präsident der Konföderativen Demokratischen Republik Nepal, der Präsident der Republik Äquatorial Guinea, der König des Königreiches Thailand, der König des Königreiches Marokko und der Scheich des Staates Katar richteten jüngst Glückwunschtelegramme an Marschall Kim Jong-un. Sie beglückwünschten den Genossen Kim Jong-un herzlich zum 68. Gründungstag der TVRK und wünschte ihm Gesundheit und Glück und dem Volk der TVRK Fortschritt und Gedeihen.